doch lange und schwer, ein Jahr und mehr, hab ich mich um unsere Liebe gesorgt. Nun ist sie verdorrt, früh verdorrt wie ein Baum, in saure Erde gesetzt und dir nicht mehr wächst, um Früchte zu tragen und Schatten zu spenden, bis ihr dann zuletzt nach langem Leben verlässlich und still in Würde gealtert nicht mehr grün werden will. Nun muss ich gehen, doch lange und schwer, ein Jahr und mehr, hab ich an meine Entscheidung getragen. Nun ist mein Entschluss endlich gefallen und wie ein Findling so wuchtig und stumm liegt er nun da. Und diesmal stürze ich ihn nicht mehr um. Doch hat er, wo er liegt, nicht ein Hemdchen geknickt, nur ein paar unerfüllbare Wünsche erstickt. Doch meine Tränen, sie schwemmten, wo immer ich stand, den Erdboden fort. Niemand hörte mich schreien, als ich keinen Grund unter den Füßen mehr fand. Nun trägt mich mein Entschluss, der, wie du weißt, ein Findling ist, den auch kein Sturm mit sich reißt.